Sind alle anderen in Position? Ja. Gut. Hohe Bäume säumten die Straße durch den Wald. Doch weiter vorn befand sich eine kleine, runde Lichtung. In der Mitte der Lichtung stand die Statue eines Mannes. Groß, mit stolzem Gesicht. Von Süden her kommende Reisende sahen die Statue und fragten sich, warum sie mitten im Wald stand. Sie würden keine grün gekleideten, mit Schwertern bewaffneten Männer bemerken, die im Laub der Bäume saßen. Sie werden bei Sonnenuntergang hier sein. Ihr Marsch ist zeitlich genau abgestimmt. Sie werden den Prinzen köpfen, wenn die Sonne untergeht. Nicht früher und nicht später. Ich bin froh, dass so etwas wie Tradition bei dieser Sache eine Rolle spielt, Vijay. Und danke. Wir kümmern uns um alles. Der Prinz wird leben, du kannst gehen. Die Stimme war scharf und hart, passend zu einem Mann, dessen Anweisungen sofort und ohne Widerspruch befolgt wurden. So ein Mann war der Anführer der Gruppe, genannt der Silberne Dolch. Geheimagent, Dieb, Assassine, die rechte Hand der obersten Zivilistin von Kohl, Meister der Tarnung. Niemand kannte seinen wahren Namen. Ich bleibe hier, mein Lord. Die Männer, die du töten willst, sind wie meine Brüder. Es ist nur recht und billig, dass wir gemeinsam kämpfen. Nur die Silberne Phalanx, seine treue Gruppe aus Elitekriegern, Dieben und Spionen und einige wenige Auserwählte wussten, wie er aussah. Da gibt es nur ein Problem. Sehst du mein Gesicht, müsste ich dir entweder trauen oder dich töten. Da ich dich aber als jemanden kenne, der sich für die Preisgabe von Geheimnissen bezahlen lässt, kann ich dir unmöglich vertrauen. Also? Vijay verstand und ging. Was er mit dem Rest seines Lebens anfing, betrifft uns nicht. Viele Dinge geschahen an diesem Abend mit den 21 Personen, die auf die runde Lichtung ritten. 20 starben, doch einer überlebte. Und was mit dem Rest seines Lebens geschah, das betrifft uns. Sehr. Denn er war Prinz Ashwin von Avranti, der Held unserer Geschichte, der Erwählte. Der letzte Held. Hörspiel in 3 Teilen, nach dem Roman von Samit Basso. Teil 1. Die Simoquin-Prophezeiung. Frühe Zauberer benutzten Zauberstäbe, um die Energie des magischen Felds um sie herum zu absorbieren und zu einem konzentrierten Strahl zu bündeln, damit die Zauberformeln funktionierten. Erstsemester unterrichtete Omviri nur selten, weil er sie nicht enttäuschen wollte. Irgendwann wird ihnen klar, dass sie Magie nutzen können. Und seit diesem Tag freuen sie sich auf die Ausbildung an der Universität Enki. Er sagte ihnen nicht gern, dass sie hauptsächlich Physik, Chemie, Biologie und Astronomie erwartete, mit großzügig eingestreuter Mathematik. Er verabscheute den Anblick der Enttäuschung in ihren Gesichtern, wenn man ihnen weiße Umhänge zuteilte, statt blaue mit Sternen und Monden und spitze Hüte. Magie ist wie so viele andere Dinge nicht mehr so wie früher. Aber immer gab es einige wenige, bei denen tatsächlich jede Zauberformel funktionierte. Und für sie war es der Mühe wert. Noch vor 300 Jahren kam dem Stab beim Zaubern große Bedeutung zu. Damals zeigten die Ravianer den Zauberern von Kohl, wie man die Magie mit komplexen Handbewegungen bündelt. Und das machte den Stab überflüssig. Doch viele Magier sind selbst in diesem Zeitalter abergläubisch. Und deshalb sind die Zauberstäbe nicht ganz verschwunden. Irgendwelche Fragen, bevor wir uns dem nächsten Punkt zuwenden? Ein junger Student hob seine zitternde Hand. Was ist denn ein Ravianer? Du weißt nicht, was ein Ravianer ist? Bald melden sich noch welche, die nicht mehr wissen, was ein Drache ist. Wer möchte erklären, was es mit den Ravianern auf sich hat? Die Ravianer waren ein unsterbliches Volk mächtiger Krieger und großer Zauberer. Sie gelten als Hauptfeind des Rakshas Dangem, Regent von Imokoi, der versuchte, während der Ära des Schreckens die ganze Welt unter seine Herrschaft zu bringen. Nach dem großen Krieg vor genau 200 Jahren, als Dangem besiegt war, verschwanden die Ravianer auf mysteriöse Weise aus der Welt. Mit ihnen verschwanden auch die Drachen und zahlreiche andere magische Wesen. Isara war die Prinzessin von Asroy, der verborgenen Stadt, und ihr Gemahl hieß Narak, auch als Dämonenjäger bekannt. Ihre Heirat führte zur Zwietracht in der ravianischen Welt. Isaras Clan hatte sich gegen die Ehe ausgesprochen. Sie war mit einem anderen ravianischen Lord verlobt gewesen, mit Simokwin, dem Träumer, den Dangem ermordete. Schlimmer noch, allem Anschein nach war Narak nicht hochgeboren. Man wusste nicht einmal, zu welchem Clan er gehörte. Deshalb sollte Prinzessin Isara ihn nicht heiraten. Aber sie heiratete ihn trotzdem und wurde deshalb aus der Stadt verbannt. Isara und Narak lebten im Wald, machten unaufhörlich Jagd auf die Diener des Rakshas und planten seinen Sturz. Prinzessin Isara war die klügste, tapferste und schönste Person, die hier auf dieser Welt wandelte. Leider weckten Isaras Tugenden die Aufmerksamkeit Dangems. Er war vollkommen in sie vernarrt. Man möge mir den Hinweis gestatten, dass es ihm nicht um die vielen Talente Isaras ging, sondern einzig und allein um ihr physisches Erscheinungsbild. Der Rakshas wandte sich sogar mit einem Heiratsgesuch an Isaras Vater, der es zornig zurückwies. Anschließend stellte Dangem Simokwin nach und folterte ihn in den Gruben von Imokoi. Narak, der Dämonenjäger, machte sich auf den Weg dorthin und wagte einen tollkühnen Rettungsversuch. Aber es war zu spät. Der Rakshas hatte seine Absichten bereits verwirklicht. Narak brachte Simokwin zurück nach Asroy, wo er in Isaras Armen starb. Auf Simokwins Brust fand man die erste Simokwin-Prophezeiung. Ein Gedicht, das wir Dangems Warnung nennen. Mittels irgendeiner brutalen Foltermethode hatte Dangem den Vers mit kleinen schwarzen Buchstaben auf Simokwins Brust geschrieben. Die Inschrift verkündete, dass er, Dangem, in genau 200 Jahren zurückkehren würde. Es heißt, dass Isara die zweite Simokwin-Prophezeiung direkt von Simokwin erhielt, kurz bevor er starb. Diese besagte, er sollte nicht verzweifeln, denn wenn Dangem jemals zurückkehren würde, käme im gleichen Jahr ein Held, um gegen ihn zu kämpfen. Er würde den Kampf gegen Dangem aufnehmen. Ausgezeichnet. Und damit genug für heute. Ich sehe euch nächste Woche wieder. Als Prinz Ashwin von Avranti seine Augen wieder aufschlug, sah er sich unter einer einfachen Holzdecke in einem einfachen, holzgetäfelten Zimmer. Wo bin ich? Hast du gut geschlafen, Prinz Ashwin? Wer sich über ihn beugte, war ein Kudran. Doch im Gegensatz zu den Kudranern, die Ashwin kannte, trug dieser sein Haar kurz und verzichtete auf Ohrringe. Mit rund einem Meter war er nach kudranischen Maßstäben recht groß. Er verbeugte sich, sehr förmlich und korrekt. Was ist geschehen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wer bist du? Ich bin Amlochi. Die oberste Zivilistin von Kohl hat mich beauftragt, dich zu unserer schönen Stadt zu bringen. Die Männer des Silbernen Dolchs haben mich hierher mitgenommen als dein Führer und hoffentlich bald auch dein Freund. So. Die Zivilistin bietet dir Obdach und Hilfe. Ihre Männer haben dich vor deinen besten Freunden gerettet. Ich soll dir ausrichten, dass sie Angelegenheiten von größter Wichtigkeit mit dir besprechen möchte. Dinge, die nicht nur Avranti betreffen, sondern die ganze Welt. Die größte Politikerin der bekannten Welt, die oberste Zivilistin Lady Temat, hatte die Stadt Kohl zu dem gemacht, was sie war. Sie hatte Kohl und alle freien Staaten davor bewahrt, unter die Herrschaft eines ihrer freundlichen und sehr mächtigen Nachbarn zu geraten. Artaxerxia, Avranti, Xien. Wenn sie Obdach und Hilfe offerierte, so handelte es sich um ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Na schön. Ich begleite dich nach Kohl. Es war später Nachmittag in der Taverne Duftender Bauch. Ein dreiköpfiger Uger besorgte gerade den Abwasch. Er wirkt sehr friedlich, nicht wahr? Er wird bald erwachen. War es seine erste Drachensaftnacht? Ja, der junge Narr ist gegen Maya angetreten. Gerade er hätte es besser wissen sollen. Und? Hat Kirin sich wenigstens tapfer geschlagen? Er hatte 9, als er zu Boden sank. Was? 9 beim ersten Mal? Der Junge ist ein echtes Talent. Ich weiß. Von heute Abend an sollten wir sie stärker mixen. Hey, er wacht auf. Oh. Kirin öffnete die Augen. Die Welt dreht sich ja immer noch. Aber jetzt nur noch einmal pro Sekunde. Der Oger musterte ihn besorgt. Und Kirin zählte langsam die vor ihm erscheinenden Köpfe. 3, alles in Ordnung. Welches Jahr haben wir? Was soll das heißen, welches Jahr? Im Ernst, in welchem Jahr befinden wir uns? Dem 200. der neuen Ära. Oh. Dem gleichen Jahr wie während der vergangenen Woche. Warum? Nur so eine Frage, schon gut. So, wo ist Stachel? Irgendwo. Sag mir, Junge, warum in aller Welt hast du dich gestern Abend auf ein Drachensaft-Duell mit Maya eingelassen? Oh, das war's also. Ich erinnere mich an überhaupt nichts. Das sagen sie alle. Der international bekannte dreiköpfige Oger namens Trio half Kirin auf die Beine, um sich dann weiter um seinen Abwasch zu kümmern. Triok war der Inhaber des duftenden Bauchs, der wildesten und daher auch beliebtesten Taverne in Kohl. Ich weiß nicht mehr, warum ich damit begonnen habe, Drachensaft zu trinken. Vielleicht hat mich ihre Prallerei geärgert. Hat allen Grund zum Prallen, das Mädchen. Ich habe nie jemanden wie Maya gesehen. Um 8 Uhr morgens stand sie auf, nach 9 Drachensäften und ging geradewegs zur Universität. Sie möchte, dass du heute Abend auf sie wartest. Offenbar hast du ihr Dinge gesagt, über die sie mit dir reden will. Was? Ach, komm schon, Junge, ich weiß Bescheid. Auch wenn du so tust, als wäre sie nur eine Freundin. Aber... Die Wahrheit lautet, du liebst sie. Ich bitte dich, Triok. Kirin tastete nach seinem Beutel und war plötzlich hellwach, als er ihn nicht fand. Wo ist mein Beutel? Stachel hat ihn und dein Geld. Ich weiß nicht, wo er ist. Niemand wusste genau, was Stachel war. Er wirkte wie eine sonderbare Mischung aus Paschan, Stachelschwein und Yeti. Mit seinen 1,80 war er kleiner und schlanker als die meisten Paschaner. Abgesehen von den Hauern und den paschanartigen Augen, gelb-grün wie bei Reptilien und mit vertikalen Lidern, sah er einem Menschen recht ähnlich. Wenn er zornig wurde, kamen lange, krumme Krallen aus seinen Händen. Und am Rückgrat hob sich ein Kamm aus Stacheln, wodurch er sehr gefährlich aussah. Kirin hatte er zu seinem Herrn auserkoren und er folgte ihm mit unbeirrbarer, unerschütterlicher Loyalität. Suchst du nach mir? Erklang eine Stimme hinter Trioks linkem Ohr. Hast du mich erschreckt? Kirin ist aufgewacht. Ashwin saß im schlichtesten Streitwagen, in dem er jemals unterwegs gewesen war, bekleidet mit den einfachsten Sachen, die er jemals getragen hatte. Wenn wir weiter so gut vorankommen, sind wir in einer knappen Woche in Kohl. Gut, Amloki. Sag mir, was weißt du von den Dingen, die mit mir passiert sind? Warum haben mich die Leibwächter, meine Freunde, angegriffen? Ja! Welches Verbrechen habe ich begangen? Wer ist der silberne Dolch? Oh, oh, oh. Woher wusste er, wo er mich finden würde, um mich zu retten? Fahr doch nicht so schnell! Deine Leibwächter gehörten zu einem Geheimbund aus der Zeit des Königs, dessen Statue mitten im Wald steht. Aloke, der 8? Genau der! Offenbar war der König von einem seiner Brüder eingekerkert worden. Von Atanu, dem Usurpator. Irgendwie hat er es damals geschafft zu entkommen und all jene zu töten, die an der Verschwörung gegen ihn beteiligt gewesen waren. Ich weiß alles über ihn. Es war das Ende einer sehr turbulenten Periode in unserer Geschichte. Über 4 Generationen hinweg hatten lange, grausame Bruderkriege stattgefunden. Niemand saß länger als 2 Jahre hintereinander auf dem Thron des Tigers. Damals gab ein Anwärter auf den Thron lieber vor, nicht königlicher Abstammung zu sein. Als Aloke der 8. den Thron für sich zurückgewann, fand das Chaos erstaunlicherweise ein Ende. Seit 300 Jahren gibt es in meinem Land keinen Bürgerkrieg mehr. Seit der Gründung des Geheimbunds. Ich verstehe nicht. Lass es mich anders ausdrücken. Was geschieht mit jüngeren Söhnen in der königlichen Familie von Avranti? Nun, mein Onkel kam bei der Jagd ums Leben. Mein Großonkel wurde bei einem Asphamet von Räubern getötet und die jüngeren Söhne von ihm sind unter geheimnisvollen Umständen durch Gift ums Leben gekommen. Einem Jagdunfall erlegen, von Räubern bei einem Asphamet getötet. Ich kenne nur 7 Generationen, aber was hat das alles mit mir zu tun? Deine Leibwächter waren von Anfang an Assassinen. Es ist ein Geheimnis, das der ältere Sohn an seinem Krönungstag erfährt. Eigentlich schade, dass euer heiliges Buch von einem König verlangt, 2 Söhne zu haben. Wenn der jüngere Sohn kein Trottel ist und wenn die Leute ihn mögen, so wird er normalerweise von seinen Leibwächtern getötet, die er seit Jahren kennt und denen er deshalb vorbehaltlos vertraut. Und wenn er heißblütig ist, so brechen sie mit ihm zu einem Asphamet auf und töten ihn mit großer Feierlichkeit bei Sonnenuntergang vor der Statue von Aloke dem 8. Dein Verbrechen bestand darin, jung, tapfer und beim Volk beliebt zu sein. Aschwin blieb eine ganze Weile still. Vor dem inneren Auge sah er noch einmal das Lächeln seines Bruders und die Trauer im Gesicht seiner Schwägerin. Sie hat alles gewusst? Was? Egal, aber wie hat eure Zivilistin davon erfahren? Auf die übliche Weise. Der Geheimbund wurde von einem seiner Mitglieder verraten. Die Lady beobachtet dich schon lange. Als ihr Page kenne ich die Vorgänge im Palast von Kohl. Unsere Spione in eurem Palast wählten einen deiner Leibwächter aus. Vijay, das ist also aus ihm geworden. Er wurde dazu überredet, uns von dem Geheimbund zu berichten. Überredet? Überredet. Deshalb wussten der Dolch und seine Männer, wann sie eingreifen mussten. Wo bleibt Maya? Es war Mitternacht und im Bauch herrschte reger Betrieb. Wo bleibt Maya? Kirin und Stachel saßen an einem kleinen Holztisch in der stillsten Ecke. Schau mal, da ist sie. Sie war sich der Aufmerksamkeit bewusst, die sie erregte. Und meistens reagierte sie amüsiert darauf. Aber nicht an diesem Abend. Sie schickte drohende Blicke durch den Raum. Blicke, die so viel bedeuten wie... Nenn mich Schätzchen und ich verwandle dich in eine Kakerlake. Wenn die Männer gewusst hätten, dass es in der ganzen Stadt keine bessere Magierin gab als sie und dass ihr Vater der mächtige und außerordentlich exzentrische Zauberer Mantrik war, so hätten sie vermutlich nicht einmal gewagt, Maya anzusehen. Sie nahm vor Kirin Platz. Wie lange kennen wir uns? 6? Nein, 7 Jahre. Und wir sind befreundet, nicht wahr? Ja, aber... Warum hast du mir da nichts davon gesagt? Wovon? Tu nicht so, Kirin. Ich wollte es dir sagen. Klar. Deshalb hast du 7 Jahre und 9 Drachensäfte gebraucht, um mich darauf hinzuweisen, wer du bist. Oh, übrigens, ich bin ein Ravianer, sagt mein bester Freund und sinkt zu Boden. Du bist ein Ravianer und verschweigst mir das. Hast du es vielleicht vergessen? Psst. Ich wusste nicht, was du davon halten würdest. Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Mich zu verlieren? Als ich das letzte Mal ein Geschichtsbuch gelesen habe, waren die Ravianer Helden. Das ist nicht unbedingt etwas, dessen man sich schämen müsste. Ich verstehe es einfach nicht, Kirin. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Maya. Ravianer sind unsterblich. Ich bin unsterblich. Und das ändert alles. Warum ändert das alles? Einige Sekunden lang sahen sie sich stumm an. Eines Tages las ich in der Bibliothek über die Geschichte der ravianischen Helden. Ich las vom Weggang und erinnerte mich daran, dass ich dabei war. Ich hatte Visionen, Maya. Darin ich einmal die verborgene Stadt Asroi betreten, sah in ihr ein Meer von Gesichtern und hörte von einem großen Sieg. Der Feind war tot und meine Eltern ebenfalls. Ein Mönch kam zu mir und segnete mich, aber mit Tränen in den Augen. Er sagte, alles sei vergeben und sie würden alle in die nächste Welt übertreten, eine Welt des Friedens und der Fülle, die wir nie verderben könnten. Die Geschichten habe ich vergessen, nicht aber die Namen. Und als ich sie las, als mir so viele Dinge einfielen, da wusste ich, dass ich ein Ravianer bin. Und meine Eltern sind Narak und Isar. Isar und Narak. Bitte was? Du hast richtig gehört. Damit ich es richtig verstehe, du behauptest, Sohn des Dämonenjägers und der ravianischen Prinzessin zu sein? Direkt aus den Legenden kommt er und wandelt auf der Erde. Du bist ein ravianischer Prinz. Das ist eine große Sache, eine große. Dies wird die magische Welt erschüttern. Maya, ich bin kein Prinz. Du warst bei deinen Studien nicht gründlich genug. Meine Mutter wurde aus der verborgenen Stadt verstoßen, als sie meinen Vater heiratete. Bester Freund ist ein 200 Jahre alter Ravianer, der in Stein verwandelt wurde. Und gestern lag er betrunken unter dem Tisch. Ach. Was nicht sehr ravianisch ist, wenn du meine Meinung hören willst. Erinnere mich nicht dran. Hilf du mir herauszufinden, warum ich hier bin. Weitere Recherchen. Genau das habe ich mir gewünscht. Vanapuri, die große Stadt der Vanaren. Hier lebte der große, schreckliche Lord Bali, mächtigster der Vanaren und selbsternannter Herr von Vrihataranya. Meine Brüder, der große Rat soll beginnen. Jahrhunderte waren vergangen, seit sich die Vanaren aus dem Wald gewagt hatten. Und der größte Teil der Welt erinnerte sich nicht mehr an sie. Die anderen Bewohner des Dschungels, Mensch und Tier, hielten sich von Vanapuri fern. Es gab vier Vanar-Arten. Die Orang-Utan-Vanaren trugen lange, glatte Umhänge. Die Pavian-Vanaren waren besonders haarig und nackt. Und die anderen trugen Kappen sowie Brustharnische über ihrer menschlichen Kleidung. Pali gehörte zur Gorilla-Art. Er war groß und breit, sehr kräftig gebaut und außerordentlich intelligent. Der mächtige Herrscher eines mächtigen Volkes. Ruhe! Ruhe! Vanari! Ich will euch von meiner geheimen Reise berichten. Über Imokoi reiste ich hinaus nach Skuan Mark. Bali erzählte von größer werdenden Asurenbanden, von Geheimbünden in Ataxerxia. Und ich werde sie unter meiner Herrschaft führen. Natürlich haben die Menschen Vorurteile. Nehmen uns Vanaren nicht ernst. Sie halten uns für so dumm wie die primitiven Asuren oder Paschaner. Bali sprach davon, dass ihm jeden Tag Boten Neuigkeiten über seltsame, geheimnisvolle Geschöpfe brachten, die überall auf der Welt erwachten. Während seine Stimme erklang, schwankte die Atmosphäre zwischen Aufregung, Furcht und Erwartung. Ich muss Dangem zurückholen! Keiner der Vanaren war schockiert oder wird auch nur beunruhigt. Bis wir herausfinden, wie wir ihn zurückholen können, müssen wir die Getreuen einen. Menschen werden dabei helfen, sich aber nicht ohne weiteres von Vanaren führen lassen. Asuren lassen sich auf alles ein, das Dangem hilft. Doch sie haben bereits einen Anführer. Yorkun Skuan Lord. ist nach Imokoi gereist und spricht mit ihm. Die Untoten und die Eisriesen nützen uns nichts. Damit bleiben nur die Paschaner übrig. Bali blickte in die Runde. Paschaner! Die großen, hässlichen Steinmänner. Sie scheinen völlig vergessen zu haben, dass sie einst an Gem dienten und zu seinen gefürchtetsten Anhängern zählten. In den freien Staaten leben sie heute zufrieden mit den Menschen zusammen. Doch die Legenden schildern Paschaner als blutrünstige Krieger. Dann Gem treu ergeben. Wenn wir herausfinden, wie wir die Paschaner vereinen können, wissen wir auch, wie man dann Gem zurückholt. Dafür brauchen wir die unübersetzbaren Bücher aus Kohl. Und ich werde sie uns besorgen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Kanzler. Omviri nahm einen tiefen Schluck Tee. Natürlich hat die oberste Zivilistin schlechte Nachrichten für mich, sonst wäre ich ja nicht hier. Ach, deine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Lady Temat, die oberste Zivilistin von Kohl, nippte ebenfalls an ihrem Tee und ließ ihren Blick von der breiten Terrasse ihres Marmorpalastes über die große Stadt schweifen. Kohl, die große Mangel. Eine riesige, kraftvolle Metropole voller Leben. Ein verwirrendes und äußerst gefährliches, dreidimensionales Labyrinth. Kanzler, ich erhalte Berichte aus allen Teilen der Welt. Aus Avranti, Durk, Artaxerxia und Elaken. Es erscheinen wieder Ungeheuer. In den Wäldern und Hügeln von Durk und Avranti wurden Rakshas gesehen. In Elaken und Skuanmark erwachen die Untoten immer zahlreicher. Seltsame Geschöpfe durchstreifen die westlichen Wüsten. Nun, ich weiß zwar, was es zu unternehmen gilt, wenn die Asuren rebellieren, aber magische Ungeheuer beunruhigen mich tatsächlich. Ich bitte um Verzeihung, Lady. Ich hätte früher zu dir kommen sollen. Wir in Enki haben befürchtet, dass dies geschehen würde. Aber wir wollten dich möglichst nicht beunruhigen. Das magische Niveau steigt. Das Wasser des vertikalen Meers im Brunnen der Universität fließt höher. Das vertikale Meer hatte sich vor langer Zeit gebildet, als die Magie noch jung und wild gewesen war. Die Höhe des vertikalen Meers bot einen guten Hinweis auf die Stärke der magischen Kräfte in der Welt. Wirkt sich der Anstieg des magischen Niveaus auch auf euch Zauberer aus? Der Anstieg hat auch sein Gutes, Lady. Wenn es so weitergeht, kehren vielleicht Phönix, Einhorn, Greif und andere noble Tiere zurück, die unseren Künsten sehr hilfreich waren. Ja, Kanzler. Aber du weißt, dass wir alle Grund zur Sorge haben. Und nicht nur Rakshas. Drachen. Die Drachen des Nordens im zerklüfteten Ödland von Nordskuanmark beheimatet, waren einst wild und böse. Der große Panzerhandschuh von Tatsu hielt die Drachen unter Kontrolle. Der Handschuh wurde im Wusen-Kloster hoch in den Bergen der Harmonie aufbewahrt. Aber Dangem hatte ihn gestohlen und mit den Drachen sein Zerstörungswerk begonnen. Das alles lag inzwischen lange zurück. Dangem war besiegt und der Panzerhandschuh befand sich wieder im Wusen-Kloster. Was mochte aber geschehen, wenn die Drachen zurückkehrten? Wann hat die Magie begonnen, stärker zu werden? Nun, Lady, das Wasser steigt und fällt immer wieder. Aber vor ungefähr 7 Jahren stieg es um fast 2 Meter. Bald hörten wir, dass man in Avranti einen Rakshas gesehen und getötet hatte. Erst später begriffen wir, dass das Erwachen des Rakshas eine Wirkung und nicht die Ursache des Anstiegs der Magie war. Wir haben in unserer Pflicht versagt, Lady, und dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich habe dich nicht hierher gebeten, um dir Schuld zu geben, Kanzler. Vielleicht können wir dieses Problem lösen, bevor ernster Schaden angerichtet wird. Das Wasser ist noch weiter gestiegen, Lady, aber Wir können es nicht daran hindern. Und wir verstehen auch nicht, was vor sich geht. Warum wird die Magie stärker? Hat es etwas mit den Simoquin-Prophezeiungen zu tun? Selbst mit unseren besten Zauberformeln ist es uns nicht gelungen, die aus Dangems Turm stammenden Bücher zu entschlüsseln. Die Simoquin-Prophezeiung. Die Rückkehr Dangems und die Ankunft des Helden. Abgesehen von den Jahren bei seinem Kulguru in einem kleinen Ashram in Shantavan hatte Ashwin sein ganzes Leben in Ektara verbracht. Kul war ihm als große Stadt beschrieben worden. Aber es heißt zu Recht, man muss Kul sehen, um es zu glauben. Seit seiner Ankunft am Morgen hatte er noch nicht viel von Kul gesehen. Aber der Flug mit dem Teppich von den Toren der Stadt zum Palast der obersten Zivilistin war eine tolle Erfahrung. Nun saß er im Arbeitszimmer der obersten Zivilistin und wartete. Ashwin, es wird Zeit, dass wir reden. Lady Temat, bitte erklären Sie, warum Sie mich hierher gebracht haben. Vielleicht warten einige Aufgaben auf dich, Ashwin. Wichtige Missionen und dergleichen. Erzählen Sie mir davon, Lady Temat. Ich bin bereit. Du musst erst mal eine Prüfung bestehen, Ashwin. Was ich dir jetzt zeigen werde, ist eine Waffe, von der du sicherlich gelesen hast. Denn sie zählt zu den größten magischen Waffen, die jemals in Avranti geschaffen wurden. Du wirst ein überaus kostbares Artefakt sehen. Avranti würde Kohl vermutlich den Krieg erklären, wenn der Maharaja Aloke wüsste, dass es sich hier befindet. Ashwin sah einen großen Bogen mit geheimnisvollen Zeichen und Emblemen bedeckt. Er glühte rot und warf bizarre, wandernde Schatten im Raum. Der Bogen des Feuers! Er sollte in Ektara sein, im Tempel der Sonne. Jeder Mann, der einen Pfeil auf die Sehne dieses Bogens setzt, ist des Todes. Abgesehen von den Söhnen der Sonne. Und? Bist du bereit, Prinz Ashwin? Deshalb bin ich also hierher gebracht worden. Er hatte dem Tod ins Gesicht gesehen, im Wald. Und hier in Kohl sollte es sich wiederholen. Neben dem Bogen stand ein Köcher mit Pfeilen. Ashwin zog einen hervor, griff nach dem Bogen, der heiß war und noch heller glühte, als er ihn hob. Er atmete tief durch und setzte den Pfeil auf die Sehne. Es donnerte und die Spitze des Pfeils flammte auf. Für einen Augenblick schien der ganze Raum rot zu glühen. Ashwin lächelte, während sein Herz wie rasend pochte. Stolz und Freude leuchteten in seinem Gesicht. Beeindruckend. Du könntest sein, wonach ich suche. Ashwin nickte und schritt mit langsamen, unsicheren Schritten zur Tür. Netter Junge. Gutes Heldenmaterial, stellt keine Fragen. Wenn alle starben, die den Bogen anrührten, nur nicht der Held, für den er bestimmt war. Wieso befand der Bogen sich dann in diesem Zimmer? Solche Fragen kamen ihm offenbar nicht in den Sinn. Über Jahre haben wir ihn aus der Ferne im Auge behalten. Meine Spione haben ihn beschützt und für ihn geblutet. Aber er ist ein netter junger Typ. Er wird genügen. Er muss genügen. Ashwin schritt derweil hoch erhobenen Hauptes, sich nur der brennenden Erinnerung an den Bogen im Geiste und im Herzen bewusst. Er begriff, dass es Dinge gab, von denen er nichts wusste, aber das machte ihm nichts aus. Denn er war ein Held, ein Erwählter, eine Person, die nicht nur Dinge erleben würde, sondern Dinge, viele Dinge. Wo sind wir hier? Zusammen mit Stachel schlenderten Maya und Kirin über die verlorene Straße. Sie hieß so, weil die meisten verlorenen, gestohlenen oder zurückgelassenen Dinge die verlorene Straße erreichten, bevor sie neue Eigentümer fanden. Kirin suchte diesen Ort häufig auf. Viele Kräuter und Chemikalien, die magisch oder gefährlich waren, wurden in der verlorenen Straße verkauft, in kleinen, schäbigen Azurenläden. Ich halte noch immer nichts von deinen Geschäften mit Azuren, Kirin. Ach, Maya, sei nicht dumm. Viele von ihnen sind vollkommen in Ordnung. Und die Stadt käme ohne sie gar nicht zurecht. Sie erledigen Arbeit, die sonst niemand tun will. Sie betraten Hubas Warenhaus, den dunklen kleinen Laden, in dem sich Kirin üblicherweise sein magisches Material besorgte. Stachel wartete draußen. Huba schlurfte auf sie zu und rieb sich die knochigen Finger. Hallo, Kirin. Wie läuft's? Er musterte Maya argwöhnisch. Nee, gut. Was darf es sein, das Erbliche? Kirin nickte und legte einige Münzen auf den Tresen. Huba holte einen kleinen, dicken Beutel hervor. Kirin nahm ihn. Verlass dein Leben, Kirin, schnell. Probleme sind hier unterwegs. Was ist los? Du werdest es nicht verstehen. Geh! Mir droht keine Gefahr, Huba. Alle in dieser Straße kennen Stachel und mich. Aber die Unannehmlichkeiten, die ich meine, stemmen nicht aus dieser Straße. Die Horden von Imokoi scheinen hier umzusiedeln. Eine ganze Armee von Esuren versammelt sich in Kohl. Und das gefällt mir gar nicht. Es gefällt niemanden in dieser Straße. Der König kämpft, Kirin. Der König? König, Lier. Oberbefehlshaber der Heiligen Armee. Der Heiligen Armee? So nennen wir unsere Streitkräfte. Ihr Menschen macht sowas doch immer. Draußen schrie jemand. Es folgte ein Pochen. Das Geschrei verstummte. Kirin, könntest du bitte nach draußen kommen? Es schienen sich viele Azuren auf der Straße versammelt zu haben. Verschwindet aus meinem Leben! Die Nord-Azuren kommen hierher, versteht ihr denn nicht? Sie wollen keine Kloäcke reinigen, wie wir Kohl hätten. Einige von ihnen haben noch nie zuvor die Berge verlassen. Sie kommen hierher und suchen nach Ärger. Und sie finden ihn jeden Tag. Und du bringst eine Freude in meinen Leben, Kirin. Jetzt geht, reiß mit euch, reiß! Huba schob Kirin und Maya hinaus. Die Straße vor ihnen war leer, bis auf einen Kreis aus Azuren, der sich um Stachel gebildet hatte. Es waren nicht die durchschnittlichen, in schwarzes Leder gekleideten, in der Stadt aufgewachsenen, derzeit reinige ich Kloaken, aber am liebsten möchte ich Schmied sein, Azuren. Sie waren etwas größer, reichten einem Menschen etwa bis zur Brust. Schmutziges, zotteliges, weißes Haar bedeckte ihren Leib. Und die aufgebläht wirkenden, rötlich-grauen Bäuche wölbten sich unter den Kettenhemden. Sie sprechen! Rief Huba hinter ihnen aus einem Fenster im ersten Stock. Ihr braucht einen Dolmetscher. Ein Azur, ein besonders hässlicher und krummbeiniger, trat aus dem Kreis hervor. Die anderen schrien. Der Anführer schrie Stachel in einem unverständlichen Kauderwelsch an. Was hat er gesagt, Huba? Er hat gesagt, all jene, die der gloriosen Revolution im Weg stehen, werden keine Gnade erfahren. Die gloriose Revolution? Ist das eine Bande? Nein, es ist eine gloriose Revolution, mit der sich die Isuren vom Joch der menschlichen Unterdrückung befreien. Unterdrückung, ich verstehe. Stachel wirkte völlig unbeeindruckt. Der Anführer sah ihn an und gelangte zu dem Schluss, dass er der gloriosen Revolution im Weg stand und keine Gnade verdiente. Er bellte einen Befehl. Was war das? Er hat gesagt, greift an. Was? Sprich lauter. Er hat gesagt, greift an. Die Azuren griffen an und blieben stehen. Mit einem leisen, seidenweichen Geräusch hatte Stachel seine Krallen ausgefahren. Lang und scharf ragten sie aus seinen Händen. Mit leisen Klicken richteten sich dann die Stacheln am Rückgrat auf. Der Anführer schrie erneut. Noch einmal, greift an, stimmt's? Die Azuren schienen ein wenig taub zu sein. Voller Unbehagen scharrten sie mit den Füßen. Ihr Anführer hatte genug, stürmte los und zielte mit dem Speer auf Stachels Kopf. Stachel schlug mit der Hand zu. Der Azur flog 2 Meter weit, prallte gegen eine Mauer und blieb reglos liegen. 3 weitere Azuren griffen brüllend an. Patsch, bam, patsch, patsch, bam, bam. Ein weiterer Azur rief etwas. Kann noch einmal angegriffen werden? Nein, diesmal hieß es Fleet. Und das taten die Azuren dann auch. Das war noch einer von Stachels friedlichsten Besuchen in der verlorenen Straße. Nur 4 Verletzte, kein Toter. Maya, Kirin und Stachel setzten ihren Weg fort. Worüber haben wir gesprochen? Darüber, uns an meinen Vater zu wenden. Wo ist er überhaupt? Auf der Insel Bolvudis, glaube ich. Er hat vor 6 Monaten zum letzten Mal geschrieben. Dann sollten wir lieber versuchen, uns die unübersetzbaren Bücher anzusehen. Das sind dann Gems Bücher aus Immokoi, nicht wahr? Ja, Gelehrte haben viele Jahre lang versucht, sie zu übersetzen. Vergeblich. Und Sprachen sind nicht meine starke Seite. Wir sollten sie uns trotzdem ansehen. Wenn ich sie nicht verstehe, reise ich nach Bolvudis. Dann reisen wir nach Bolvudis. Ashwin stand da und beobachtete, wie Lady Temat durch die Bibliothek schritt. Es war Morgen und Sonnenschein fiel durchs Fenster. Um die Welt zu ändern, braucht man einen Helden. Ja, doch kaum jemand denkt daran, dass Helden gemacht werden. Sie werden ausgebildet, unterrichtet und beschützt. Die Heldenschule von Kohl wurde während der Ära des Schreckens allein zu diesem Zweck gegründet. Sie nahmen die tapferen, intelligenten, wagemutigen und auch jene auf, die einfach nur Glück hatten, und sie brachten ihnen bei, was Heldentum bedeutet. Dann endete die Ära des Schreckens. Die Ravianer töteten dann Gem und die Welt war plötzlich ein weniger magischer Ort. Leute wie die oberste Zivilistin von Kohl übernahmen die Welt. Leute wie ich, die nicht an die Magie glauben, sondern an Geld. Nicht an Heldenmut und wehende Fahnen, sondern an Macht und Kontrolle. Nicht das Schwert ist die schärfste Waffe, sondern die Intelligenz. Doch wenn die Magie erstarkt, wird die Vernunft beiseite geschoben und dann sind Schwerter vielleicht die einzige Antwort. Du hast geduldig gewartet und jetzt gebe ich dir meine Antworten, nach denen du suchst. Ich nehme an, über einige Dinge weißt du schon Bescheid. Dies ist das Jahr, in dem Dangem zurückkehren soll. Und Sie glauben, dass ich vielleicht der Held bin, von dem der Ravianer Simokwin sprach? Deshalb haben Sie mich gerettet und hierher bringen lassen. Deshalb haben Sie mir den Bogen des Feuers gezeigt. Ja, alle Zeichen deuten darauf hin, dass du der Held bist. Du hast den Bogen des Feuers in der Hand gehalten und die Simokwin-Prophezeiung beschreibt dich genau. Natürlich habe ich dich von den Toten zurückgeholt und dafür gesorgt, dass Amloki, der halb so groß ist wie du, dich in diese Stadt der Menschen bringt. Aber ich versichere dir, zukünftige Lieder werden davon nicht berichten. Wenn du erfolgreich bist. Leute wie ich stehen hinter jedem Helden. Aber man nennt sie Glück, Zufall und Schicksal, wenn sich niemand an ihren Namen erinnert. Was erwarten Sie von mir? Soll ich Dangem besiegen? Wie? Dangem ist noch nicht zurückgekehrt. Aber ich glaube, er wird zurückkehren. Ich muss dafür sorgen, dass du bereit bist, wenn er kommt. Soll ich die Heldenschule besuchen? Nein. Wenn du der wahre Held bist, so gibt es einen Ort, den du aufsuchen musst. Und dorthin schicke ich dich. Zu einer kleinen, weitgehend unbekannten Insel namens Bolvudis. Den Grund dafür nenne ich dir nicht. Es ist besser, dass du ihn vom Hüter der Insel erfährst. Eine Ausbildung steht dir bevor, Ashwin. Du wirst so gut ausgebildet wie kein Held vor dir. Wer wird mich ausbilden? Es gibt noch einen Lehrer der Heldenschule, der sich an die alten Methoden erinnert. Er ist Vamane und heißt Gan. Er begleitet dich nach Bolvudis. Und dort werdet ihr dem Zauberer Mantrik begegnen, dem Hüter der Insel. Beide werden deine Lehrer sein und dich auf deine Aufgabe vorbereiten. Amlocki bleibt an deiner Seite, um dir zu helfen. Es gibt noch eine andere Gefährtin, die ich euch mit nach Bolvudis schicken möchte. Mantriks Tochter Maya. Die beste Zauberin in Kohl. Ich werde sie nicht enttäuschen. Verlass Kohl schnell und unbemerkt. Morgen früh bricht ihr auf. Eine Abschiedszeremonie gibt es nicht. Lern schnell und gut. Bereite dich vor. Wenn Dangem zurückkehrt, setzen wir all unsere Hoffnungen auf dich. In einer dunklen Ecke der Bibliothek saß ein schnaufender roter Phönixwächter auf einem kleinen Stuhl neben einer kleinen Tür. Bleib hier. Kirin schlüpfte hinter ein Regal und beobachtete, wie sich Maya dem Wächter näherte. Hallo. Hallo, Fräulein Maya. Ich kann meinen Posten nicht verlassen, leider. Ich wollte mir mal die Unübersetzbaren ansehen. Haben Sie eine Genehmigung? Ich dachte, du könntest mal ein Auge zudrücken. Einen kleinen Spaziergang machen oder so. Bestimmt stirbst du hier vor Langeweile. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich fertig bin. Aber... In diesem Moment rutschte im höchsten Regal hinter dem Wächter ein Buch nach vorn. Das Buch fiel und landete mit einem Plonk auf dem Helm des Wächters. Erst kippte sein Kopf, dann sein Körper zur Seite und blieb reglos auf dem Boden liegen. Kirin hatte es geschafft. Gute Arbeit. Wir müssen schnell sein, bevor andere Wächter hier auf ihrer Runde vorbeikommen. Sie betraten einen kleinen Raum mit hölzernen Wänden, erleuchtet von einem winzigen Alokaktus. Er war leer, abgesehen von einem einzigen Regal mit 6 Büchern. Die unübersetzbaren Bücher. Vielleicht Dangems persönliche Sammlung? Er scheint kein besonders eifriger Leser gewesen zu sein, wie? Nein, die anderen Bücher waren entweder nicht magisch oder Standardwerke über Magie. Rakshas verfügen über sehr mächtige Magie, weißt du? Und Dangem hätte einen bemerkenswerten Zauberer abgegeben. Dies sind die Bücher, die nicht übersetzt werden konnten. Die Asuren ließen sie in der Stadt Kohl, als sie nach dem Krieg kapitulierten. Und nun? Wir leihen sie uns für eine Weile aus. Hol 6 andere Bücher. Die Wächter merken bestimmt nicht, dass sie ausgetauscht wurden. Von ihnen beiden unbemerkt schlich eine große schwarze Gestalt die Treppe herunter. Dies ist also die unterste Etage. Und jetzt ein Zimmer in der Ecke. Kirin griff die unübersetzbaren Bücher. Aber eins von ihnen rutschte ihm aus den Händen und fiel zu Boden. Es war ein kleines, dünnes, schwarzes Buch mit silbern verziertem Rahmen. Die Ränder des Buches begannen zu glühen. Er öffnete es. Die Seiten waren leer. Warum glüht das Buch? Normalerweise glüht es nicht. Seltsam. Die Ränder bestehen aus Mondgold. Aber nur Raviane haben Mondgold verwendet. Aber jetzt komm. Kirin steckte das Buch in seine Tasche. Nur aus dem Augenwinkel nahm er die große schwarze Gestalt wahr, die durch die Tür platzte, Maya niederschlug und sich auf ihn stürzte. Er sah die große Faust, die seinem Rücken entgegenflog. Er hätte zur Seite springen oder sich wenigstens umdrehen können. Aber es gab da ein kleines Problem. Das kleine Zimmer bot nur wenig Platz. Und Bali war sehr, sehr schnell. Kirin sackte zu Boden. Es dauerte einige Momente, ehe er wieder zu sich kam. Maya, alles in Ordnung? Mit mir schon. Aber er hat die Unübersetzbaren. Garm Wadpo war Mentor an Kohls Heldenschule. Ja. Er galt als geschickter Kämpfer und eine der kenntnisreichsten Personen in der Welt, wenn es um Waffen und militärische Strategien ging. Garm Wadpo, wir müssen mit Ihnen sprechen. Vor der Tür stand eine junge Frau. Eine große, schlanke, gut aussehende Frau mit kurzem Haar. Ah, dann kommen Sie doch rein. Herr Gam Wat Po, Mentor? Ein Kudran neben der jungen Frau. Mein Name ist Amloki und dies ist die Zauberin Maya, Tochter des berühmten Mantrik. Freut mich. Die oberste Zivilistin von Kohl, Lady Temat, schickt uns, um dich zu bitten, uns bei der vielleicht wichtigsten Mission aller Zeiten zu begleiten. Eine Mission? Endlich! Huber der Asur zitterte. Er zitterte ständig, seit König Lear sein Haus dem Skuana Bjorkum und seinen Leibwächtern angeboten hatte. Aber jetzt zitterte er besonders heftig. Bitte, mein Lord, nimm mir nicht den Laden weg, für den ich mein ganzes Leben gearbeitet habe. Er ist mein einziger Besitz. Ich habe dir bereits meine Loyalität bewiesen, deinen Männern zu essen gegeben und ihnen Obdach gewährt. Bitte lass mir wenigstens den Laden. Nach der gloriosen Revolution wird es für niemanden mehr Besitz geben, Huba. Du bist ein Soldat in der asurischen Heiligen Armee. Vom Oberbefehlshaber höchstpersönlich eingezogen. Ist das nicht Ehre genug für dich? Morgen wirst du nach Imokoi reisen. Dieser Laden ist nur das Eigentum der Heiligen Armee. Und ich übergebe ihn Björkun, dem Freund der Asuren und tapferen Kämpfer aus dem kalten Norden. Bitte nicht, bitte nicht. Huber schluchzte, als bewaffnete Asuren damit begannen, die Regale leer zu rennen. Andere ließen draußen das große Schild Hubers Warenhaus von der Wand. Geh jetzt. Ich möchte nicht noch mehr Zeit an dich vergeuden. Eine Besprechung erwartet mich. Huber blickte auf die Speere in den Händen der Wächter und verzog sich wortlos durch die Tür. Sollen wir mit der Besprechung beginnen, Lear? Ja. Eigentlich war dies ein recht simpler Auftrag für Säberner Dolch. Aber wenn etwas gut gemacht werden soll, so ist es besser, sich selbst darum zu kümmern. Die Zivilistin hatte ihn angewiesen, Björkun und Lear nur dann zu töten, wenn die Gewissheit bestand, dass dadurch die Rückkehr Dangems verhindert werden konnte. Ich weiß nicht, wohin Bali verschwunden ist. Bis dahin bleibe ich in Kohl. Alles andere läuft glatt. Ich glaube, die Bücher werden uns mitteilen, wie wir Dangem in diese Welt holen können. Aber Bali beharrte darauf, dass ich den gefährlichsten Paschan in der Stadt suchen und ihn mitnehmen soll, nötigenfalls mit Gewalt. Er hat erfahren, dass es ein magisches Steinei gab. Daraus schlüpfte ein Paschan, der Dangems Leibwächter sein soll, wenn er zurückkehrt. Was soll das heißen? Bali glaubt, dass dieser Paschan, das Kind von Dangems Leibwächter, heute auf der Erde wandelt. Und zwar in Kohl. Wenn wir ihn finden, kommen wir dann Gems Rückkehr einen entscheidenden Schritt näher. Selbst wenn der Paschan zu dumm ist, um seinen Wert zu verstehen, irgendwie sollte er uns es ermöglichen, Antwort auf unsere Fragen zu finden. Du willst wissen, wer der gefährlichste Paschan in der Stadt ist? Von unseren Stadtvettern haben wir erfahren, dass der stärkste Paschan in Kohl Stachel heißt. Ich werde mir diesen Paschan holen. Und dann werden wir weitersehen. Der Dolch hatte alles Wichtige gehört. Stachel, persönlicher Leibwächter von Dangem. Und der zieht mit Mantriks Tochter und Kirin durch die Stadt. Er war sich sicher, dass niemand von ihnen eine Ahnung von den bevorstehenden Dingen hatte. Die Zivilistin muss über all diese Dinge informiert werden. Enki, 22. Bärenmonat, 20 Uhr. Drachensäfte, 0. Nicht-tödliche Getränke, 0. Bisher, aber dabei wird es nicht bleiben. Nahtoderfahrungen, viele. Magie, 6 von 10. Welch ein Tag. Offenbar hat die Zivilistin diesen avrantischen Prinzen gefunden, den sie für den Helden aus Simokwins zweiter Prophezeiung hält. Und ich soll ihn nach Bolvudes zu meinem Vater begleiten. Kirin war ziemlich verärgert. Aber er wird mitkommen. Und auch Stachel. Welch ein Tag. Sie hörten Der letzte Held von Samit Basu. Teil 1, die Simokwin-Prophezeiung. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst, Bearbeitung Leonard Koppelmann. Als Erzähler Michael Habeck, Joachim Kerzel, Isis Krüger und Barbara Rattay. Sowie als Kirin Andreas Pietschmann, Aschwin Heiko Deutschmann, Maya Laura Mehr, Lady Themat Mechthild Grossmann, Huber Martin Bross, Stachel Helmut Kraus, Silberner Dolch Udo Schenk und viele andere. Technische Realisation Ilse Siewicke und Werner Jäger. Percussion Ramesh Schottem. Regieassistenz Sascha von Donat. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.